Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zur Ursendung von Chronik der Nähe. Das Hörspiel nach dem Roman von Annette Paint erzählt von den komplizierten Beziehungen, die sich zwischen Mutter und Tochter ergeben können. Die Autorin hat drei Generationen im Blick. Die Großmutter mit Kriegserfahrung, ihre Tochter, die noch als Kind den Krieg erlebte und in der Nachkriegszeit erwachsen wurde, und deren Tochter, die, eine junge Frau, auch wieder Mutter wurde. Was wissen sie voneinander? Weshalb ist das Miteinander oft so anstrengend und Nähe so schwer zu ertragen? Und wieso ist etwas für die eine richtig und der anderen verboten? Wohlfühlgespräche und trotziges Schweigen. Die Tochter beginnt mit dem Fragen und erzählt aus ihrer Familienperspektive über Anni, ihre Mutter. Anni wiederum erinnert Situationen aus dem gemeinsamen Leben mit ihrer Mutter, der Oma. Anlass für diese Rückschau ist die Angst, dass das Einanderverstehen zu spät kommen könnte und die Frage »Liebst du mich auch?« unbeantwortet bleibt. Die Schriftstellerin Annette Paint lebt in Freiburg. Sie studierte Literaturwissenschaft und arbeitet als Dozentin für Pädagogik. 2012 wurde sie unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Literaturpreis ausgezeichnet. Von ihr sind Romane, Erzählungen und Kinderbücher erschienen, zum Beispiel der empfehlenswerte Erzählband »Man kann sich auch wortlos aneinander gewöhnen, das muss gar nicht lange dauern«. Wir wünschen Ihnen einen interessanten Hörabend. Chronik der Nähe nach dem gleichnamigen Roman von Annette Paint. Hörspielbearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Dienstag. Ein Tag ohne Sprechen gilt nicht. Heute Morgen warst du wie zugenäht. Nichts gesagt, aber auch gar nichts. Einfach nichts zu sagen, das geht in unserer Familie nicht. Vieles geht, aber nicht sprechen, nicht. Anni ist meine Mutter. Großmutter bedroht Anni mit dem Tod. Ich sterbe. Das kann sie gut. Das fühle ich. Diesmal ist es soweit. Das genügt, um den Herzschlag des Kindes zu beschleunigen. Mutter. Mutter sieht rosig aus. Aber ihre Lippen sind trocken. Weil sie stoßweise ein- und ausatmet. So rasch, dass sie irgendwann keine Luft mehr bekommt und anfängt zu zittern. Da weiß Anni, dass Mutter diesmal wirklich recht hat. Jemand, der stöhnt beim Einatmen und stöhnt beim Ausatmen, Mutter. Der macht es nicht mehr lange. Mutter packt mich am Arm, hält mich sehr fest, damit ich mich nicht aus dem Staub mache. Aber das würde Anni nie tun. Sie wird die sterbende Mutter nicht allein lassen. Sie wird alles tun und sie vielleicht retten, wenn sie es erlaubt. Ganz allein bin ich. Nun weiß Anni endlich wieder, was sie zu tun hat. Mutter! Sie hatte es nur vergessen. Das letzte Mal ist eine Weile her. Damals hat es geholfen und es wird wieder helfen. Und schon ist Anni nicht mehr so Angst und Bange. Denn sie wird sich anstrengen und wird Mutter wieder retten. Wie beim letzten Mal. Mutter, du darfst nicht sterben. Ich hab dich doch so lieb. Nein, das glaube ich nicht. Keiner ist für mich da. Am Ende ist man allein. Doch, Mutter. Doch, ich bin bei dir, Mutter. Ich liebe dich. Ja, du bist meine Tochter. Du lässt mich nicht allein. Nun, da Anni weiß, dass Mutter diesmal wieder nicht sterben wird, ist sie auf einmal sehr müde. Und jetzt bedrohst du mich mit dem Tod. Weil ich gelernt habe, dass wir über alles reden, außer über die schlechten Dinge, konnte ich heute Morgen in der Klinik nicht mit dir sprechen. Sprechen Sie ruhig mit Ihrer Mutter meinte die Schwester. Einfach reden. Aber sie hört doch gar nicht zu, oder? Als Kind, als Baby, soll ich immer geschrien haben. Geschrien, nach Luft geschnappt, noch mehr geschrien, bis der Kopf lila war. Das war doch nicht normal. Ich war, das hast du mir immer wieder erzählt, ich war so ein anstrengendes Kind. So anstrengend. Immer nur geschrien. Ganz steif war ich vom vielen Schreien. Konntest du mich denn nicht beruhigen, Mama? Eine Frage, die verboten ist. Was meine ich denn mit dieser Frage? Wie kann ich mir anmaßen, so etwas zu fragen? Meine ich etwa damit, dass du es nicht geschafft, nicht gewollt oder gar versäumt hast, mich zu beruhigen? Natürlich habe ich es versucht. Ich habe alles versucht. Oder glaubst du etwa, ich hätte dich da herumliegen lassen? Du hast mich hochgenommen, herumgetragen, mich nie, aber wirklich nie allein gelassen. Etwas vorgesungen hast du mir, was man eben so macht mit Babys. Alles bis zum Abwinken. Und wer hat noch immer geschrien? Das war kein unschuldiges Schreien. Das war schon fast, also, man darf das ja bei Babys nicht sagen. Das ist ja tabu. Aber das war schon fast ein bösartiges Geschrei. Ja, eigentlich Folter. Jetzt ist das mal gesagt. Schlafentzug ist Folter. Nicht extra? Keine Absicht? Gut, dann gibt es eben auch absichtslose Folter. Jedenfalls hast du dich gefoltert gefühlt. Oder was ist das sonst, wenn man sich die Haare nicht mehr waschen kann? Weil du nie Ruhe gegeben hast, konnte ich mir nicht die Haare waschen. Ganz einfach. Tagelang, wochenlang. Wie Schnittloch auf dem Kopf. Ganz erbärmlich. Während ich fröhlich vor mich hinschrie. Folter. Als wir vom Haus in den Bunker laufen, wollen meine Beine auf einmal nicht mehr weiter. Mutter zieht mich voran. Es reißt in den Achselhöhlen. Komm rasch, sonst stehen wir draußen, wenn die Bomben losgehen. Dann kommt das Heulen. Anni sträubt sich ja gar nicht, aber die Beine tun nicht, was sie sollen. Was ist los mit dir? Kannst du noch nicht einmal laufen? Es ist viel zu laut um Anni herum. Die Sirenen, die vielen Schritte der Nachbarn, Rufe, Keuchen. Du quälst mich! Du bringst uns beide um! Willst du das? Anni schließt die Augen, schüttelt den Kopf und lässt sich ohne Beine bis zum Bunker zerren. Angst, ja. Habe ich immer. Immer noch, jeden Tag. Zuletzt heute Morgen in der Klinik. Angst, dass du mich nicht anschaust. Woher hast du das bloß? Also von mir hast du es nicht. Ich hatte nie Angst. Durfte ich gar nicht. Im Krieg Angst haben, das ging nicht. Aber du, Mimose, schon als Baby, vor Fremden, Hunden, Flugzeugen, Dunkelheit, vor allem Dunkelheit. Die Angst, vor Autos, du wärst nicht mehr da. Vor Träumen, Feuer, vor dem Mond, manchmal sogar vor mir. Seit ich sprechen kann, spreche ich von Angst. Ich gehe doch nicht weg. Meine Mutter war weg, ständig war sie weg. Du wolltest mich nicht verachten. Wovor musst du denn Angst haben, wo es doch nichts gibt? Aber meine Angst war doch zu erbärmlich. Kein Krieg, kein Weggehen. Was hatte ich denn erlebt? Weil Annis Beine nachts beim Alarm nicht mehr gehen, soll sie gleich abends runter in den halbsicheren Keller und über Nacht dort bleiben. So kann sie schlafen und muss niemanden quälen mit ihrer Langsamkeit. Und die Puddingbeine kann sie ausstrecken. Bleib halt schön liegen. Ich schließe ab. Könnte ja sonst jeder reinkommen. Man weiß ja nie, wer in diesen Zeiten nachts unterwegs ist. Gute Nacht. Wenn irgendwo eine Sirene ertönt, eine Fabriksirene oder auch nur eine Feuerwehr, wirst du stumm und ziehst die Schultern hoch. Nicht, dass du Angst hast, das nicht. Ein Probealarm. Das müssen die machen, um zu sehen, ob die Sirenen funktionieren. Der Probealarm konnte beim Mittagessen ausbrechen, während du die Nudeln austeiltest. Oder wenn du am Telefon warst mit der Oma. Nein, Mutter, so habe ich das nicht gesagt. Nein, hör mir doch einen Moment zu. Eines dieser Endlos-Telefonate. Nein, so kannst du das wirklich nicht sagen, Mutter. Aber wenn du mir nicht zuhörst. Mutter, ich versuche schon seit Stunden auch mal etwas. Da kam der Alarm. Und du ließest den Hörer sinken. Stumm geworden. Klein geworden. Da konnte deine Mutter durch den Hörer krakehlen, wie sie wollte. Hörst du, Anne? Du warst in einer anderen Zeit. Also, Anne. Nächte allein im Keller. Eingefroren auf der Holzpalette. Wenn du mir überhaupt nicht antwortest, deine Erklärung, Anne. Eingefroren. Bis ich rief und an dir zupfte. Es könnte Krieg kommen. Du durftest nicht stillsitzen, denn ich hatte solche Angst vor Alarm. Das Haus. Nicht du. Das Haus, es könnte doch brennen. Mama, hörst du den Alarm? Warum guckst du so komisch? Ein Elterngespräch über meine Angst. Meine Angst vor brennenden Häusern. Das Kind, wusste die Lehrerin, die beim Probealarm in der Schule gesehen hatte, wie mich die Sirene an der Gurgel packte, braucht Hilfe. Allein kann es das nicht überwinden. Wie kommt das Kind nur auf diese Ängste? Mit therapeutischen Maßnahmen muss man da vorgehen. Was? Das musstest du erst mal verdauen. Das war ja allerhand. So ein kleines Kind und schon zum Therapeuten, zu dem dich ja keine 10 Pferde jemals hinbekämen, nicht gegen Geld. Aber ganz ehrlich, schon als Baby hatte ich ja nur geschrien. Nicht normal war das. Ich hatte kein Recht, so viel Angst zu haben. Ich ging allen auf die Nerven damit. Man muss sich etwas einfallen lassen, um zu überleben. Mutter war oft unterwegs. Um Essen zu bekommen. Anni wusste nicht, wo. Um Butter zu bekommen, mit der man backen kann. Sie ging organisieren. Wer sonst soll sich darum kümmern? Dein Vater steht in den Feldern und malt. Mohn. Sie kam manchmal erst mitten in der Nacht zurück. Der Vater schlief schon längst, aber Anni war immer wach. Egal wie spät, sie stand in der Tür und strahlte, weil die Mutter wieder da war. Die holte langsam und feierlich ein in Zeitung eingeschlagenes Stück Butter aus der Manteltasche. Ihre Beute für Anni. Und Anni hatte sich zu freuen. Über die Butter und Mutters Mut. Eigentlich wartete Anni, dass sie begrüßt würde. Nach all den Stunden allein. Mutter dachte nicht ans Begrüßen. Sie war erhitzt und hatte wilde Haare. Sie hatte etwas erlebt, von dem sie nicht erzählte. Mittwoch. Wir wollten doch mal, oder ich wollte doch mal. Ich will doch mit dir reisen. In eine der Städte, in denen du jung warst. So schöne Fotos von dir, als du jung warst. Ja, das wäre was. Aber ich wollte etwas mehr als nur so ein spärliches. Ich wollte die ganz große Begeisterung. Oh ja, mein Schatz, das machen wir. Komm, wir schauen mal nach einem Termin. Natürlich habe ich Zeit für dich doch immer. Deine Freude an mir, an uns, die muss ich kriegen. Aber die ist schwer zu haben. Ganz schwer. Dafür muss ich mich kräftig ins Zeug legen. Ich arbeite. Früher mit kleinen Gaben. Selbst gebastelt, gemalt, geklebt, geschrieben. Immer wieder geschrieben auf Zettel. Ich hab dich so lieb. Und wenn dein Blick nicht auf mir ruht, weil du in dich hineinhorchst, dann habe auch ich keine Ruhe. Manchmal musste ich dich einfach ärgern, damit ich wieder gesehen wurde von dir. Du siehst müde aus. Willst du dich nicht mal ausruhen? Ich mach das hier schon. Ich räume die Spülmaschine aus. Du kannst dich ruhig hinlegen. Wenn ich das sagte, tatest du das Gegenteil. Ganz sicher. Wieso denn müde? So ein Unsinn. Du siehst müde aus. Und das schon seit Wochen. Habe ich dir das schon gesagt? Ja, du hast es schon gesagt. Also, warum musst du mich belauern? Ich belauere dich doch nicht. Ich mache mir nur Sorgen. Darf man sich nicht Sorgen um seine Mutter machen? Das ist ja das Allerschlimmste. Das kann ich ja gar nicht ausstehen, wenn du diese weinerliche Stimme anknippst. So war das doch nicht. Ach, jetzt komm. Und jetzt in der Klinik? Du musst deine Augen aufkriegen, sonst wird das nichts. Wie soll ich mit dir verreisen, wenn du die Augen zusperrst? Wenn du aus der Klinik entlassen wirst, dann kannst du mich endlich mal wieder besuchen kommen. Andere Mütter besuchen ihre Kinder auch. Und zwar freiwillig und gerne. Willst du nicht oder warum kommst du so selten? Na, ich habe eben mein eigenes Leben. Ich bin keine arme Witwe. Ich habe zu tun, Schätzchen. Du freust dich gar nicht richtig. Diesen Mittwoch freust du dich nicht? Auch schon gestern nicht. Unfroh liegst du in deinem Zimmer und tust so, als wäre ich nicht da. Kein Blick, keine Bewegung des Kopfes. Wenigstens die Finger könntest du krümmen, wenn ich über deine Hand streiche. Obwohl Liebkosungen zwischen uns nicht üblich sind. Mal gucken, wie das wird. Freust du dich? Ich im 7. Monat. Prall. Und du endlich doch einmal zu Besuch. Wer? Ich? Mama. Wer sonst? Ach, weißt du, wenn es mich nur nicht Oma nennt. Das können wir ja jetzt von Anfang an klarstellen. Und weißt du, dieses Geschrei. Was meinst du, wie mir das noch in den Knochen steckt? Ich ducke mich. Das will ich gar nicht hören. Nie wieder eigentlich. Du sitzt auf dem Küchenstuhl, deinem Stammplatz. Du zögerst kurz, ein kurzer Blick auf meinen Bauch. Dann rauchst du, wie immer. Und schon ein flüchtiger Blick auf deine Zigarette ist verboten. Ich schaue ja auch gar nicht. Würde ich mich nie trauen. Wie willst du eigentlich alt werden? Wieso fragst du? Wieso jetzt diese Frage? Sehe ich alt aus oder was? Deine Falten um die Nase. Feine Rillen auf der Stirn. Aber immer noch dunkle Haare. Wirklich, echte dunkle Haare. Akkurat geschnitten. Und wenn ein graues Haar auftaucht, raus damit. Alles dunkelbraun. Wieso fragst du überhaupt? Ohne Tönung. Willst du mich abschieben? Nein, natürlich nicht abschieben. Nur mal zusammen überlegen. Wieso können wir nicht einfach mal zusammen überlegen, wie es aussehen könnte? Das Alter bei den Kindern. Ohne die Kinder. In der Nähe der Kinder oder nicht. Ob ich das frage, weil es dir gerade mal schlecht geht, willst du wissen? Nein, ich frage nur ganz allgemein. Über das Alter kannst du aber nicht allgemein reden. Entweder du redest über mein Alter oder dein Alter oder gar nicht. Ich wollte über dein Alter mit uns reden. Das musst du schon mir überlassen. Du drückst die Zigarette aus und zündest gleich die nächste an. Wenn ich plötzlich Stärke und Kampfeslust verspüre, dann kenne ich meine Waffen. Und der Blick auf deine Zigarette ist eine davon. Aber heute wage ich es nicht. Willst du mich etwa in ein Heim stecken? Ich schließe die Augen, um nicht patzig zu werden. Ich fluche lautlos und weiß doch, was zu tun ist. Ich lege meine Hand auf deine Hand. Ach Mama, natürlich nicht. Darum geht es doch gar nicht. Das war nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist der eine Satz, den ich gleich sagen werde. Natürlich nicht in ein Heim. Red doch keinen Unsinn. Ich will nur, dass wir uns Gedanken machen, weil noch kann ich es nicht. Drehe die Kaffeetasse in der Hand. Du wartest mit gesenktem Kopf, dass ich ihn sage. Und dann schaffe ich es. Weil ich dich lieb habe. Darum nämlich. Vater ist Maler, ein guter Maler für Landschaften. Er streicht durch die Wiesen und an toten Rheinarmen entlang und malt Kopfweiden und roten Mohn. Er hat einen Lederrucksack voll mit Pinseln und Farben und unter dem Arm eine kleine Staffelei. Der Vater nimmt Anni mit auf die Felder und zeigt ihr den Mohn und wie unglaublich rot dieser Mohn ist und wie man dieses Rot erst einmal sehen und dann malen kann. Mischen, immer wieder neu ansetzen, die Sehnsucht nach genau diesem einen Mohnrot nicht aufgeben. Anni malt nicht. Es ist Krieg und es gibt anderes zu tun. Mutter ist nicht da und Vater steht in den Feldern und sucht nach dem einen Mohnrot. Vater setzt Anni auf die Knie, obwohl sie schon zu groß ist, und lässt ein Foto machen, ein Familienfoto. Nur, dass Mutter gerade nicht da ist. Das ist vielleicht gut, weil Mutter viel jünger ist als Vater. Vielleicht gut, dass man die blutjunge Mutter nicht auf dem Foto neben dem großväterlichen Vater sieht. Anni auf dem Schoß spielt mit seinen Fingern wie ein kleines Mädchen und blinzelt in die Kamera. Dabei bist du doch nicht mehr klein. Warum tust du dann so? Und warum musst du dich so anschmusen? Donnerstag. Wenn du aus der Klinik kommst, räume ich für dich auf. Immer alles aufgeräumt für dich bei deinen seltenen Besuchen. Immer wieder gesaugt und gestaubt und alles gespült und weggestellt, sogar die Heizungen abgestaubt, gewusst, wohin dein Blick dich führen wird, gleich beim Eintreten. Habe ich doch extra aufgeräumt für dich, wie du siehst. Nein, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Wie? Das wäre dir jetzt nicht aufgefallen? Sieht doch so aus wie immer, würde ich meinen. Aber ich habe extra die Heizungen und auch die Fenster, ich meine die Fensterbänke, ach, was erzähle ich dir, du siehst es ja eh nicht. Doch, ja, jetzt, wo du sagst, natürlich sehen die Fenster sehr gut aus, sehr klar. Aber die Fenster meine ich ja nicht, ich meine die Fensterbänke. Ja, die wische ich ja auch immer ab, wenn der Fensterputzer kommt. Du erinnerst dich, dieser Wuschelkopf, der aussieht wie ein Künstler. Vielleicht ist er ein Künstler. Und immer wenn er kommt, ist es eine sehr gute Gelegenheit, mal die Fensterbänke ein bisschen zu wischen. Ich habe eben keinen Fensterputzer. Den Luxus habe ich eben nicht. Den hatte ich auch erst sehr spät. Was meinst du, wie lange ich alles selbst gemacht habe? Und daneben noch du und die Arbeit. Du hast doch gar nicht gearbeitet, als ich klein war. Weil ich bei dir sein wollte. Warum sagst du dann die Arbeit? Ist das etwa keine Arbeit, ein Kind zu haben? Dann fällt der Vater einfach tot um. Jedenfalls hört Annie das Kindermädchen rufen, dass er im Feld einfach umgefallen ist. Und da muss sie noch lachen, weil sie denkt, er sei gestolpert. Als das Haus kaputt ging, doch noch zerbombt in den letzten Kriegstagen, als Annie gerade versuchte zu raten, welche Steine zu welchen Wänden gehört hatten, da fing Großmutter auf einmal mit dem Schreien an. Ein Schrei nach dem anderen, fast wie eine Sirene. Und Annie hält sich die Ohren zu, weil sie Geheul schon genug gehört hat und ihre Mutter jetzt wirklich still sein könnte. Und sie kann nicht so recht glauben, wie einer einfach umfallen kann und nicht mehr aufstehen. Vor allem, wenn es so viel zu tun gibt. Groß bist du nicht und stark nicht, obwohl du gern deine Hände zeigst. Kräftige Finger, dicke, bläuliche Adern. Du bist stolz auf diese Adern. Die kommen vom Arbeiten, hast du oft gesagt. Deine Arbeit ging gut von zu Hause aus. Du saßest rauchend auf dem Sofa, die Übersetzung gegen die Knie gestemmt. Langsam mit dem Kugelschreiber Wort um Wort auf Schmierpapier entstand ein neues Buch. Dein dunkelblauer Pulli hatte einen Rollkragen und roch rauchiger mit jedem Tag, bis die Übersetzung fertig war. Dann kam er in die Reinigung. Vater hat keine Bilder mehr verkaufen können. Natürlich nicht. Wer wollte denn jetzt schon Bilder kaufen, wo es nichts mehr zu essen gab und alles unter den Trümmern oder zu den Bauern getragen für etwas Fett oder Kartoffeln oder eine Tasse Milch? Die einzigen, die doch manchmal Bilder wollten, waren die Amerikaner. Aber kein Klatschmohn am Niederrhein. Sie wollten sich selbst als strahlende, junge, siegreiche, kecke Soldaten, am besten in Öl. Und so malte der Vater, kurz bevor er umfiel, viele junge amerikanische Gesichter. So gut er eben konnte. Denn Gesichter hatte er vorher nie gemalt. Die hatten zu wenige Farben. Nur wenn sie die amerikanische Flagge mit aufs Bild haben wollten, konnte er leuchtendes Rot und strahlendes Weiß einsetzen. Bald gingen Rot, Weiß und Fleischfarben aus und er musste die Zigaretten und Kaugummis der Amerikaner tauschen gegen Farben statt Brot. Es gab immer Streit. Um die Farben, um die Amerikaner, um das Haus, diesen Schutthaufen im blühenden Obstgarten. Und deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm, dass der Vater jetzt nicht mehr da ist. Denn wo er jetzt ist, hat er Frieden und Farben und alles ist heil. Jetzt muss ich dich allein durchbringen, aber vorher war es auch nicht viel anders. Denn Künstler, ganz ehrlich, sind nicht gut im Familiendurchbringen. Sie essen viel und bringen nichts nach Hause. Aber wir halten zusammen. Hörst du? Du musst bei mir bleiben. Und Anni nickt. Wo soll sie denn sonst hin? Glaub mir, das ist wichtig, einen Mann zu haben, der auf dich aufpasst. Verstehst du? Liebhaber kamen und sollten dich kennenlernen. Da saßen sie und mühten sich und waren belesen und höflich, aber zu zottelig der eine, zu unsichtbar der andere, zu ungeschickt der dritte, nicht ganz der richtige, irgendwie schmalbrüstig, zu unentschlossen. Glaub mir, ich kenne mich da aus. Bei mir war es genauso. Erst all die Jungs, dann der Richtige. Der ging nicht wieder weg. Und das war gut so. Promoviert ist er auch. Er wollte mich haben. Und schnell hat er gemerkt, dass er dafür dich brauchte. Wirklich der Richtige. Allein machte er sich auf zu dir. Ausgerüstet mit heftiger Begeisterung für mich. Das war ansteckend. Und er bestand alle Tests. Er konnte zuhören, Fragen stellen, Thesen formulieren. Er trug Korthosen wie ein junger Lehrer. Er hatte ein Auskommen und Einkommen und Reisepläne. Er war es eben. Er war nicht so dünn wie der eine und nicht so wild wie der andere und doch ein eigener Kopf. Schelmisch und höflich. Bilanz hochwillkommen. Den, sagtest du, hättest du dir auch ausgesucht. Nach all den Luschen, Schluppis, Schlaffis, was hast du dir da immer ausgesucht? Was für Typen? Die waren doch alle nichts für dich. Moment, Mama, das lassen wir. Das will ich nicht hören. Später machte er auch mal Fehler. Warum will er so viele Kinder? Die eine oder andere Flasche Wein zu viel. Das solltet ihr euch gut überlegen. Einmal redete er dich an die Wand. Ein Kind verändert alles. Aber doch, eigentlich und im Prinzip, es bleibt dabei, das ist der Richtige, sagte ich und sagtest du. Im Aufpassen war er gut und er passte auf dich gleich mit auf und das gefiel dir. Das durfte er und ich nicht. Als der Vater tot und das Haus nur noch ein Schutthaufen im Obstgarten ist, ziehen Mutter und ich in eine Baracke. Doch das erzählt Anni den anderen Kindern nicht. Traurige Geschichten soll man nicht erzählen. Jeder hat sie, aber alle behalten sie für sich. Sie haben nur ein Zimmer, in dem sie und ein alter Onkel Hermann leben, der auch ausgebombt ist. Aber Mutter ist nie da, weil sie das Leben organisiert. Vater schon gar nicht. Und der alte Onkel Hermann knurrt laut furzend auf seiner Pritsche. In der Baracke ist kein Tisch, an dem Anni ihre Schularbeiten machen könnte. Anni legt die Hefte auf die Knie oder auf das Bett, aber es ist zu weich und der Stift drückt kleine Löcher ins Papier. Wenn Mutter zurückkommt, manchmal erst nach Tagen, gibt es wie immer keine Erklärungen, aber große Auftritte. Seht, was ich habe! Und als jemand ein Care-Paket zur Baracke bringt, ist Mutter gekränkt. Das brauchen wir nicht. Milde Gaben von den Amerikanern. Erst bomben sie alles kaputt und dann schicken sie Päckchen. Die glauben wohl, wir kommen nicht allein zurecht. Die glauben wohl, hier gibt es keinen Zucker. Nein, kein einziges Körnchen. Niemals. Baut unser Haus wieder auf, bringt meinen Mann zurück oder ich streue euch den Zucker in den Arsch. Und weil kein amerikanischer Arsch in der Nähe ist, reißt Mutter die Packung auf und streut den Zucker schwungvoll aus dem Barackenfenster. Dünn bist du geblieben. Schlank kann man auch sagen. Ja, eine Figur wie ein junges Mädchen. Zumindest von hinten. Nun wartest du, dass ich sage, auch von vorne. Genau, auch von vorne. Nichts Süßes für dich. Niemals. Kannst du mich mit jagen? Papa mochte alles Süße. Du kauftest ihm Desserts und Vanillequark, sogar Pralinen. Großzügig bist du. Aber backen gelernt hast du nicht. Willst du das deinen Kindern vorenthalten, Anni? Du hast ja auch mit mir nicht gebacken. Natürlich habe ich mit dir nicht gebacken. Vielleicht hast du vergessen, was für eine Zeit das war. Kriegszeit, Nachkriegszeit, ja? Aber für andere hast du doch gebacken nach dem Krieg. Kriegszeit? Wie willst du denn da backen? Wir hatten noch nicht einmal Butter. Hast du schon mal Weihnachtsplätzchen aus Maschinenöl gebacken? Gnadenlos backte die Oma, was das Zeug hält. Ein Blech nach dem anderen. Dafür sind sie auch mit vielem anderen nicht aufgewachsen. Besser schlechte Weihnachten als Krieg. Den Krieg hast du ja gar nicht kennengelernt. Der Krieg war ihr Gebiet. Omas Krieg. Du warst ja ein Kind. Kinder kriegen das gar nicht mit. Nun konntest du alles aufzählen, was du mitbekommen hattest, oder du konntest schweigen. Wir kneteten den Teig und warteten ab, was du tun würdest, bis du schweigend aus der Küche gingst, draußen rauchtest, hastiger als sonst. Meine Güte, Anne, Warum rauchst du schon wieder? Du hast doch gerade. Du weißt doch ganz genau, was dann passiert. Du wirst sterben. Und willst du dem Kind das antun? Wir starrten dich vorwurfsvoll an. Und? Willst du das etwa? Ich finde, du solltest ein Buch schreiben. Du kannst doch gut schreiben. Geschichten von der kleinen Annie im Krieg. Blödsinn. Ich habe genug Arbeit mit den Büchern anderer Leute. Und die alten Geschichten, die interessieren doch gar nicht. Frag doch deine Oma. Ich würde es aber gern lesen. Du musst ja nicht alles aufschreiben, nur das Wichtigste. Was soll denn das sein, das Wichtigste? Das ist doch alles nicht so wichtig, wie immer alle denken. Ich könnte dann vieles an dir sicher besser verstehen. Um Gottes Willen, bloß das nicht. Als Annie Geburtstag hat, ist Mutter im Lande und sogar in der Baracke. Und sie hat auch ein Geschenk für Annie. Das hat sie immer geschafft. Ein Geschenk zum Geburtstag und eines zu Weihnachten. Das muss sein. Diesmal sind es Kunstpostkarten. Der Onkel Hermann zieht eine verbeulte Packung Zigaretten aus der Jacke und hält sie Annie hin. Annie will nicht. Sie schaut hilfesuchend zur Mutter, die ihr auffordernd zunickt. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das nimmst du jetzt. Einmal muss jedes Mädchen das probiert haben. Was meinst du, was deine Verehrer sagen, wenn du nicht rauchen kannst? Lacht der Onkel Hermann zur Mutter hinüber, die Annie beobachtet und abwartet, ob sie sich traut. Du hast es geschafft. Du bist jetzt eine junge Dame. Onkel und Mutter klatschen Applaus. Wir ziehen in eine Wohnung in der Stadt, die ist näher an der Schule. Und ich werde versuchen, Geld zu verdienen für dich und die Wohnung. Onkel Hermann braucht Medikamente, Annie braucht Bücher für die Schule. Sie lernt gern und viel und braucht immer mehr zu lesen. Annie gibt, weil sie klug genug ist, Nachhilfe. Mutter, die früher, als die Küche noch Wände hatte und das Kindermädchen den ganzen Tag auf mich aufpasste, gut kochen konnte, wird ab jetzt für fremde Leute kochen. Wir machen einen Mittagstisch. Die Leute kommen, essen und zahlen. Schon bald kommen Fremde in die Wohnung. Hungrige Lehrer, einige Beamte und eine ältere Dame mit langen Fingernägeln. Mutter kocht in der winzigen Kochnische große Töpfe voll mit möglichst nahrhaftem Essen, das sie früh morgens und spät abends organisiert, wenn Annie schlafen soll. Aber Annie liegt wach, früh morgens und spät abends, und wartet auf Mutter. Mittags sitzt Annie nicht mit am Tisch, sondern schenkt Wasser nach, stellt die Teller zusammen und wartet im Hintergrund, bis sie die Reste essen kann. Auf dem Bettrand, den Teller auf den Knien. Die Fremden, vor allem die Lehrer, fragen mich, ob ich weiß, wann Napoleon gestorben ist und wer den Faust geschrieben hat. Sie hat ein Talent für Fremdsprachen. Das sagen auch die Lehrer am Mittagstisch. Sie hat sich Lateinbücher und Französischgrammatiken ausgeliehen, aber es ist schwer, weil ständig die Fremden in ihrem Zimmer herumsitzen und die Teller abschaben. Wie soll sie da Latein lernen? Und Französisch habe ich nun wirklich noch nie richtig gehört. Die alte Dame am Mittagstisch schnaubt immer nur »Ah, Paris, l'amour!« Du bist einfach hingefahren, du und deine Verehrer. Einfach mal nach Paris, mit einem alten Auto, einer Arabella. Du umringt von Jungs. Frühstück in Paris. Croissants auf dem Montmartre. Du warst das einzige Mädel. Weiche, lange Haare, spitzbübischer Blick. Die Geschichten von der seidenhaarigen, umschwärmten Annie erzählst du gern. Viel lieber als die kaputten Kriegsgeschichten. Na und hier auf dem Foto? So viele Jungs. Hinter dir, neben dir, dir zu Füßen? Ich beneide dich fast. Ich bin zu sensibel, empfindsam, schüchtern, feige. Du warst freier, vogelfrei. Gingst tanzen, gingst küssen. Liebe hinter den Büschen im Stadtpark, rudelweise Jungs. Na, Rudel, es ist übertrieben. Deine Jungs, die waren alle hübsch. Die wollten dich alle. Man muss sich rar machen, nicht gleich mit dem ersten Besten. Das mögen die Männer nicht. Sie wollen dich jagen, umwerben, sie wollen dich gewinnen. Den Spaß darfst du ihnen nicht nehmen. Hast du dich rar gemacht? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Die Fahrt nach Paris, alle in dem engen Auto. Beine an Beinen, Köpfe an Schultern. Aber das waren ja auch nicht die ersten Besten. Das waren die Besten. Meine waren nicht immer die Besten. Sie standen auf dem Prüfstein. Mit einem bist du nach Griechenland, mit dem anderen nach Frankreich. In einer Zeit, in der das nicht so einfach ging. Lang vor den Blumenkindern und den Liebessommern. Und alle nackt ins Wasser. Sonnenbrand auf den Arschbacken. Na, das ging gar nicht. Ohne Ringe war das strengstens verboten. Aber du hast dich getraut. Doch als der schmale Liebhaber nachts vom Gästezimmer zu mir hinüberpirschte und unter meine Decke schlüpfte, da drehte ich mich zur Seite und stellte mich schlafend. Das geht hier einfach nicht. Anni, meine Mutter, ist von Männern umringt. Im hinteren Zimmer der Onkel, im Mohnfeld der umgefallene Vater, mittags der ganze Tisch voll mit Männern. Mutter kann nicht ganz ohne die Männer. Wenn ich zu einer unvorhergesehenen Zeit nach Hause komme, kann es passieren, dass einer der Lehrer oder ein Beamter oder manchmal sogar ein völlig Fremder mit Mutter auf dem Bett lagert. Oh, schon zurück? Meine Kleine, wie war's denn? Wir ruhen uns gerade etwas aus. Sie fährt sich durch die Haare und zieht die Bluse straff über den Bauch. Der wächst und wächst, obwohl Mutter nicht schwanger ist. Natürlich nicht, der Vater ist ja tot. Auch Mutters Arme schwellen an, ihre Oberschenkel, schwer und rund. Am Essen kann es nicht liegen, eher an Mutters natürlicher Ausdehnung. Sie braucht nun einfach mehr Platz. Wenn Anni abends neben der Mutter in dem Bett liegt, das sie sich teilen, rollt sie sich so weit wie möglich an die Wand. Noch vor 2-3 Jahren hätte sie sich nichts mehr gewünscht als Mutter so nah wie möglich bei sich. Wenn Mutter jetzt im Bett über den Lehrer, Beamten oder völlig Fremden sprechen will, atmet Anni laut und regelmäßig durch die Nase ein und aus. Dann hört Mutter schon irgendwann auf, in die Stille hineinzuflüstern. Man muss sich nicht schmücken, Schätzchen. Was für ein Aufwand. Für wen denn? Und du brauchst das auch nicht. So eine schöne Haut, wie eine Aprikose. Das verdirbst du dir, wenn du was draufschmierst. In der Schule ein Wettbewerb. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönste Mutter im Land? Ich bot mit, ich hatte zu bieten. Eine Mutter, die nicht auf den Kopf gefallen ist, die selbst Geld verdient, die herumgekommen ist, die in Paris war, die viele Sprachen spricht, die in Griechenland nackt geschwommen ist, die 10 Finger blind schreiben kann, die sich durchgekämpft hat, allein mit ihrer Mutter, die keine Lust hat, immer zu kochen, aber das sage ich natürlich nicht, die nie Kuchen backt, sondern lieber auftaut, sage ich auch nicht, die auf jeden Fall gelobt werden will, sage ich auch nicht. Warum nicht einfach, ich habe gearbeitet, den ganzen Morgen übersetzt, ich tau was auf? Nein, selbst verfeinert mit viel Liebe. Spieglein, Spieglein, du bist durchgefallen. Macht einfach nichts aus sich. Einen langen Hals hat die, komisch, ganz ohne Kette. Sieht fast aus wie ein Mann. Das war zu viel. Das war gegen deine Ehre, gegen meine Ehre. Und ich schlug zu. Die ist ja gefährlich mit ihrer Männermama. Die anderen Mütter, die mit gezupften Augenbrauen, toupierten Frisuren und gutem Parfum, die waren vielleicht schöner und duftender. Aber wer was im Kopf hat, muss sich nicht anmalen, habe ich gelernt. Worauf kommt es denn wirklich an? Hä? Nein, wir können nicht alle Bilder von Vater aufbewahren. Es ist kein Platz in der Wohnung und viele sind sowieso woanders gelagert. Wer weiß, ob sie alles heil überstanden haben. Und nein, wir können das Bild von den Kopfweiden im Frühjahr nicht über den Esstisch hängen. Es ist viel zu düster und verdunkelt die Stimmung beim Mittagstisch. Das musst du verstehen. Später, wenn wir mehr Platz und eine größere Wohnung haben, können wir die Bilder des Vaters suchen und so viele aufhängen, wie du willst. Mutter findet den Vater zu dunkel und will ihn nicht im Zimmer haben. Und dass sie Anni haben will, obwohl der Vater sie gemacht hat, ist überhaupt ein Wunder und geht nur, weil Anni alles daran setzt, um das Richtige zu tun. Freitag. Jetzt kann ich dich nicht anrufen. Ohne Sprechen kein Anrufen. Also beschwer dich nicht. Wenn du aufwachst, rufe ich gleich an. Wie? Was ist passiert? Warum rufst du an, Schätzchen? Ich wollte nur mal hören. Bitte erschreck mich nicht so. Ich habe ja schon ewig nichts von dir gehört. Ja, deswegen rufe ich ja an. Du musst nicht anrufen, das weißt du. Ich will aber anrufen. Du könntest ruhig auch mal anrufen, Mama. Kommt nicht in Frage. Du bist telefonscheu. Schließlich rief zweimal die Woche die Oma an. Du seist für sie wie die Luft zum Atmen. Sie hat so viel gesagt, was einfach nicht stimmt. Ich kann es ihr nicht erklären. Was denn erklären? Sie glaubt mir nicht. Ich kann sagen, was ich will. Was willst du ihr denn sagen? Ist es wegen früher und so? Sie ist so ungerecht. Sie hat einfach keine Ahnung, wie es für mich war. Was denn überhaupt? Wie war es denn für dich? Ich habe ja auch keine Ahnung, wie es für dich war. Ja, es war... Also schön war es nicht. Aber schlimm auch nicht. Es war... Na komm. Komm, das sind doch nur alte Geschichten. Jetzt brüll doch nicht immer so. Da. Jetzt bin ich wieder die Angreiferin. Kann sagen, was ich will. Wollte doch nur mal fragen. Und das ist so ungerecht. Anni könnte, wenn sie könnte, wie sie wollte, immer noch spielen. Aber sie hat völlig verlernt, wie das geht. Anni muss ja Geld verdienen, Nachhilfe geben und inzwischen auch beim Mittagstisch kleinere Arbeiten übernehmen. Sie ist so müde, zugleich zu alt und zu jung. Hast du schön gespielt? Anni überlegt, ob sie Mutter fragen kann, wie das noch einmal geht mit dem Spielen, oder ob die Mutter glaubt, dass sie jetzt schon einen Jungen finden könne, oder ob sie noch zu klein dafür sei. Aber es dauert zu lange, bis sie die Worte findet. Du musst ja mal spielen. Du arbeitest viel, ich weiß das. In deinem Alter muss man auch spielen. Du bist doch ein Kind. Ihr seht alle nicht aus wie Kinder. Aber ihr sollt euch die Kindheit nicht nehmen lassen. Spielen ja, aber wenn sie einen Jungen hätte, der sie festhalten würde, mit dem sie im Gleichschritt über den Bürgersteig gehen könnte, die Hände verschränkt, so wie die Soldaten es tun mit ihren Mädchen, dann wüsste sie wenigstens, was zu tun wäre. Sie müsste einfach nur dem Ruf des Jungen folgen. Ich werde den Mittagstisch aufgeben. Er bringt zu wenig. Ich arbeite mehr von nun an, damit du nicht aufhören musst zu spielen. Wenn du einmal ein Kind hast, wirst du das Gleiche tun und an mich denken. Das klingt wie eine Drohung. Ich will gar kein Kind, sagt Anni leise. Auch dies eine Drohung. Ob sie mich damals wohl vertauscht haben? Es kann ja leicht passieren in der Klinik. So viele kleine Wesen, alle einander ähnlich. Es kann doch sein, dass die Schwester nach dem falschen Kind greift und es der falschen Mutter in die Arme legt. Nein, das merkt man doch. Hast du es nicht gemerkt bei deinem Kind? Woran denn? Herzklopfen? Mutterliebe? Wir sind uns doch viel zu ähnlich. Innerlich, meine ich. Hast du mich im Arm gehalten und gewusst, dass ich es bin? Ich hab dich gar nicht im Arm gehalten. Ich wusste gar nicht, wo du warst. Ich hab dich tagelang nicht gesehen. Nur ein Stündchen mittags, eins am Abend zum Füttern, am Morgen. Aber woher wusstest du dann, dass ich es bin? Du hattest ein Schild am Handgelenk. Und außerdem wusste ich es eben, weil wir uns ähnlich sind. Verstehst du? Aber ich musste mich erst an dich gewöhnen. Du wolltest ja nicht trinken. Nur geschrien. Ich hab dir die Brust regelrecht ins Mäulchen gestopft. Aber das habe ich doch nicht extra gemacht. Das machen Babys doch nicht absichtlich. Ach, dann hab ich es wohl falsch gemacht. Immer sind die Mütter schuld. Hat dir wohl dein Therapeut eingeredet. Ich habe keinen Therapeuten. Wenn jemand einen Therapeuten braucht, dann... Mutter belohnt Anni mit großen Geschenken aus heiterem Himmel. Ein leuchtend blauer Wintermantel, neu gekauft und nicht getauscht. Woher Mutter das Geld hat, verrät sie mal wieder nicht. Anni freut sich und weiß, wie sie ihre Freude zeigen muss. Du bist die Liebste! Gleich spürt sie, dass die Worte nicht gut genug sind. Die Liebste sind viele und Mutter verharrt so lange mit geschlossenen Augen, bis sie es hört. Ich liebe dich sehr. Da öffnet Mutter die Arme und drückt Anni gewaltig an sich und küsst sie auf den Mund. Ein Moment, den Anni zugleich verabscheut und herbeisehnt. In dem neuen Mantel tritt sie anders auf die Straße. Die Jungs, die am schmiedeeisernen Zaun lehnen, drehen sich gleich zu ihr hin, als sie leuchtend blau heranschlendert. Wenn sie gewusst hätte, welche Wirkung das Schlendern auf die Jungs am Zaun hat, hätte sie sich vielleicht schon vorher daran versucht. Einer winkt ihr zu, ein anderer streckt ihr eine Packung mit Zigaretten entgegen. Und zum Glück weiß sie, wie es geht. Und da steht sie mit einem Jungen und raucht. Was der Mantel über Nacht aus dir gemacht hat. Mutter hält eine kleine feierliche Ansprache. Scheut sich nicht, Anni alles zu erklären. Du bist ja deiner Zeit so voraus. Und jetzt, wo Anni eine Frau wird, kann Mutter ihr alles erzählen wie einer Freundin. Wir haben keine Geheimnisse voreinander, oder? Doch, will Anni rufen, aber die Strafe dafür wäre hoch. Sie darf es nicht sagen. Du weißt aber, dass du auch schwanger werden kannst. Ganz schnell geht das. Die Jungs haben sich nicht in der Hand, die schießen los. Und wer hat die Schere rein? Krieg bloß kein Kind. Das versaut dir das ganze Leben. Aber Anni darf nach draußen gehen, obwohl es schon dämmert. Zum Park, obwohl es dort für Mädchen nicht gut ist. Aber Mutter ist, anders als die meisten, ihrer Zeit voraus und lässt sie gehen. Du musst lernen, auf dich aufzupassen. Ich bleibe wach, bis du wieder da bist. Du weißt ja jetzt alles, worauf es ankommt. Als Anni spät nach Hause kommt, zerkratzt vom Gebüsch und mit einem Zittern in der Kehle, das der Junge aus dem Park nicht bemerkt hat, liegt Mutter wach und gespannt, nackt auf dem Bett, als hätten sie nun nichts mehr voreinander zu verbergen. Mutter stützt sich auf den Ellbogen, ihre Brüste hängen bis auf die Bettdecke und nickt ihr feierlich zu. Irgendwann ist es soweit. Ich bin sicher, du hast auf dich Acht gegeben. Als Anni anfängt zu schluchzen, springt Mutter auf und legt den Arm um sie, wie vorhin noch der Junge, und wispert ihr Trost ins Ohr. Das ist ihr Lohn. Und wenn dann der Richtige kommt? Warte ab, dann merkst du es. Nur vorher bloß kein Kind kriegen, sonst verpasst du alles. Samstag. Den Anfang zu erzählen, ist eine unendliche Verlockung. Fragt die Menschen nach ihren Anfängen, sie reden und hören nicht mehr auf. Ich lasse nichts unversucht. Meine Geburt, Griechenland, Omas Weihnachtsbacken und Anfänge aller Art. Weißt du noch, Mama? Wie war das mit Papa? Du weißt schon. Langer Tisch, eine Besprechung. Bei deinem Herbstbesuch gelang der Sprung in die Anfänge. Dein Papa, der Chef, machte sich Notizen. Vom Rotwein wurden wir hineingespült in die vertrauten Sätze. Aber dann wurde ihm sterbenslangweilig und er fing an, mit dem Stuhl zu kippen. Ich kenne jedes Wort, aber das macht nichts. Dies ist ein guter Abend, weil wir von Anfängen reden und von dem richtigen Mann. Und ich habe ja jetzt auch einen. Es ist gut, wenn Männer ins Spiel kommen und nicht immer nur Mütter. Und dann ein Schlag. So schnell konnte man gar nicht gucken. Und der feine junge Chef lag am Boden und keiner durfte lachen. Ach, und du schon gar nicht. Du warst ja nur das Schreibmädchen. Oh. Aber dass er dann selbst angefangen hat, schallend zu lachen. Ansteckend war das. Alle fielen ein. Und er schaute dich an und zwinkerte dir lachend zu. Und da wusstest du, dass er dich gesehen hatte. Danach noch ein paar Monate Geduld, ein bisschen mit dem jungen Chef ins Museum gehen, auf das Riesenrad, in die Oper. Gar nicht dein Ding, aber es hat sich gelohnt. Einsamkeit gibt es nicht. Ich habe doch dich und Papa. Was soll ich noch wollen? Ich hab's doch gut. Darunter aber flackert immer etwas, eine Wut, etwas Gieriges, Hungriges. Wonach denn? Kannst du das mal erklären? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin nicht hungrig. Mama, ich weiß, dass der Kühlschrank voll ist. Ich meine etwas anderes. Drück dich nicht in Rätseln aus. Ich habe keinen Hunger. Zum Glück nicht mehr. Du weißt ja sowieso nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe alles, was ich brauche. Und vor allem euch. Ich schaue dir zu, wie du dein Enkelkind nimmst. Aber es weint ja. Du hast vergessen, wie es geht. Es will nicht bei mir sein. Aus der Übung bist du. Nimm du es wieder. Du hältst es hilflos in der Luft und schaust zu mir. So nimm es doch. Aber ich lasse nicht locker. Ich lasse dich mit dem Baby in der Wohnung und gehe zum Friseur. Das lasse ich mir nicht nehmen. Meine Mutter ist zu Besuch und schenkt mir ein paar Minuten für mich, ob sie will oder nicht. Fast auf die Minute kehre ich nach Hause zurück. Da höre ich es schon. Ein gewaltiges Gebrüll, so schrill. Du stehst an die Wand gelehnt und hast die Arme um den Leib geschlungen, zitterst wie vom Schüttelfrost. Nebenan das Baby auf dem Wickeltisch, das Gesicht zusammengepresst zu einer winzigen Grimasse. Alles nur Geschrei. Natürlich hätte es vom Wickeltisch fallen können. Es kann sich ja schon drehen, das weißt du. Ich hab's dir erzählt. Stolz auf mein Kind, meine Tochter, die sich schon dreht. Wieder ein Mädchen, diese Weiber, eine Weiberfamilie. Warum zum Teufel lässt du es denn schreien? Ich fasse es nicht! Es hätte sich das Genick brechen können, zum Teufel! Du flüchtest in die Küche, sofort eine Zigarette. Du sagst kein Wort, nicht einmal eine Entschuldigung, irgendetwas. Kannst du ein Kind nicht beruhigen, oder was? Du hast immer, immer geschrien, du hattest immer Bauchweh. Du warst eben einfach schwierig, so bist du schon auf die Welt gekommen. Was zum Teufel soll das immer wieder heißen? Wie bin ich denn auf die Welt gekommen, hä? Schwierig! Ich war ja allein mit dir. Keiner hat nach mir geschaut. Die haben mich einfach allein das Kind kriegen lassen. Mama, was erwartest du? Die haben mich einfach auf das Bett gelegt, mitten im Hochsommer. Das war nicht so wie heute. Hast du es nicht verstanden? Da kam vielleicht mal ein Arzt vorbei, aber da warst du schon halb auf der Welt. Hast du geschrien? Weiß ich nicht mehr. Sicher nicht. Ich hab nie geschrien. Hast du dich gefreut? Sicher, ja. Du kennst ja die Geschichte. Vor allem Papa hat es sich so sehr gewünscht. Warum fragst du so? Warum rauchst du dauernd? Das hat doch damit nichts zu tun. Weil ich's muss. Oh, und auf das Baby aufpassen musst du nicht. Ich hab auf das Baby aufgepasst. Es hat einen Anfall bekommen. Da habe ich es abgelegt, damit es sich beruhigt. Es hat keinen Anfall bekommen. Es hat einfach geschrien, so wie Babys schreien. Und du hast es auf den Wickeltisch gelegt und bist abgehauen. Und hast einen Anfall gekriegt. Genau, du hast einen Anfall gekriegt. So war's. Der neue Plan von Mutter, an Geld zu kommen, ist ein Kind. Es gibt genug, die jemanden brauchen, der sich um sie kümmert. Und dieser jemand könnte Mutter sein. Sie ist gut im Lieben von Kindern und könnte damit sogar Geld verdienen. Wir können eine richtige Familie werden. Und damit verdienen wir mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Anni überlegt, wie viel Liebe sie abzugeben hat. Sehr viel ist es nicht. Ein wenig davon bekommt der Junge, sehr viel davon Mutter. Mit dem Rest muss Anni gut haushalten, um sich daran zu wärmen in Zeiten der Not. Und darum... Nein, ich bin wieder schwanger. Aber du wolltest doch an die Uni. Jetzt nicht mehr. Wozu hast du dann promoviert? Um Kinder zu kriegen. Geheult wird jetzt nicht. Du wirst noch einmal Großmutter, Mama. Willst du wissen, in der wievielten Woche ich bin, wie es mir geht, ob es mir übel ist, ob ich mich freue? Natürlich willst du das alles wissen. Es ist ja auch schön, wenn die Familie wächst und die Kleine ein Geschwisterchen bekommt und der Richtige wird überglücklich sein, weil er sich eine große Familie mit 5 Kindern wünscht, anders als du. Und Geld genug haben wir ja, weil der Richtige richtig verdient und auf den Kopf gefallen bin auch ich nicht, immerhin promoviert. Und die nächsten 20 Urlaube an der Ostsee mit Sandeimer. Bitte, wem es gefällt. Und ich sehe schön aus, wenn ich schwanger bin, so rund und mit großen Brüsten. Also... Deinen Segen habe ich, aber beschweren soll ich mich dann nicht. Und die Stelle an der Uni, die kann ich vergessen. Weil Großmutters Plan an Annis Nein gescheitert ist, ist das große Schweigen ausgebrochen. Aber Anni ist schon zu groß, um jeden Tag auf das Ende des Schweigens zu hoffen. Sie läuft zum Park. Inzwischen gehört sie nicht mehr nur einem, sondern allen ein bisschen. Der Junge darf alles, aber die anderen auch vieles. Promovieren, ja, das fandest du gut. Das wäre sicher sinnvoll, nicht nur die publige Fachschule. Mehr konnte ich mir eben nicht leisten. Kein Geld von Oma. Im Gegenteil. Geld für Oma. Immer Geld für Oma. Die es dann wieder verschleuderte mit ihren verrückten Manövern. Promovieren, das heißt doch, die kluge Tochter kann später etwas Kluges arbeiten. Meine schärfste Waffe. Die Klugheit. Auch gegen dich eingesetzt. Wie alles, was ich habe und kann. Als du erzähltest von einem Vortrag, den du vielleicht vor anderen Übersetzern halten könntest, das hattest du noch nie gemacht, etwas Neues, eine Ehre, da beugte ich mich vor, ich konnte nicht anders. Du weißt aber, dass die Zuhörer alle studiert haben? Ich steckte die Waffe zurück in die Hülle. Sie hatte gut getroffen. Du warst in dich zusammengesunken und schautest mit einer Leere, die ich sofort erkannte. Es war die Schusswunde. Dabei hast du ja auch studiert. Anni hat studiert. Das, was sie wollte, was du gut konntest. Fachschule, Uni, wen kümmert es? Wir waren uns ebenbürtig. Kein Grund, die Waffen zu schärfen. Meine Güte, das kann man doch nicht vergleichen. Aber ich habe bald zwei Kinder. Du nur eins. Und ich tröste mein Kind so lange, wie es ihm gut tut. Und wenn es dir zu lang ist, kannst du ja gehen. Glucke. Hast du den gekauft? Nichts dagegen, wenn ich ihn mal nehme, ich kaufe dir dann einen neuen. Der kirschrote Lippenstift ist schon zur Hälfte heruntergemalt. Und nicht von Anni. Wir zwei Mädels. Wir müssen etwas aus uns machen. Ich denke, du gehst arbeiten. Ja, soll ich zur Arbeit gehen wie eine graue Ente? Du musst zeigen, was du hast. Mutter kocht jetzt in einer Schule. Wenn dort Feste oder Veranstaltungen für die Eltern sind, muss sie abends hin und Häppchen schmieren und süßen Wein ausschenken. Das macht sie gern. Und soll ich dir noch was verraten? Wenn du geraucht hast und willst einen Jungen küssen, dann schieb dir ein Blatt Salbei zwischen die Zähne. Kräftig kauen, dann schmeckst du besser. Anni will die schwülen Geheimnisse der Mutter nicht hören, will sich nicht vorstellen, wie Mutter mit einem Salbeiblatt im Mund einen Jungen umarmt hat. Sie hat ja so früh geheiratet, da wird sie wohl kaum viel zum Küssen gekommen sein. So will Anni es nicht machen. Kaltes Buffet. Deine Mutter ist jetzt kalt, Mamsell, das ist ganz modern. Aha. Es gibt jetzt jeden Abend, an dem Mutter Kaltmamsell isst, Häppchen auf silbernen Platten, geschmückt mit Silberzwiebeln, Käsewürfeln, Gurkenschiffchen. Mutter isst hinterher alles auf, als gehöre zu ihren Aufgaben als Kaltmamsell auch das Vertilgen der Reste. Früher habe ich mein Leben riskiert, um Essen für dich zu besorgen. Weißt du das eigentlich? Und jetzt bekommst du es geschenkt. Früher haben wir Kuchen aus gemahlenen Eicheln gebacken. Du hast doch nicht gebacken. Natürlich habe ich gebacken. Das weißt du vielleicht nicht mehr. Mutter war nie da, also hat sie auch nie gebacken. Als die Oma deine Mutter starb, dachte ich einen Moment lang, sie sei geplatzt. Natürlich war sie krank, das Herz, kein Wunder bei dem Gewicht, immer wieder krank. Und du fuhrst hin und machtest sie heil. So einfach war das. Ich muss zu ihr. Es ist wieder soweit. Eine Übernachtung und mittags am nächsten Tag schon wieder zurück. Und? Ist sie wieder gesund? Natürlich war sie gesund. Was für eine Frage. Wenn du kamst, ging es ihr gleich besser. Und als es dann einmal nicht mehr half, Mutter stirbt, musste ich fast lachen. Nein, nein. Wie oft hast du das schon gedacht? So schnell stirbt sie nicht. Die Oma, die überlebt alles. Aber irgendwann muss sie sterben. Jetzt ist es soweit. Gut, also, dann hab halt Angst um sie. Vielleicht stirbt sie ja wirklich, dann lässt sie dich endlich in Ruhe. Kommst du auch zu mir, wenn ich sterbe? Und dann, ein paar Tage später, ein zerstörtes Wispern. Jetzt ist sie tot. Das tut mir leid, Mama. Wirklich. Sie hatte kein gutes Leben. Mama, das stimmt doch nicht. Sie hatte dich. Sie hatte ein Haus und später all die Jobs. Und uns hatte sie doch auch. Also das war doch ein ganz gutes Leben, finde ich. Ein schlechtes Leben. Ein Kriegsleben. Alles kaputt. Mama, jetzt hör doch mal. Als der Krieg vorbei war, da war sie doch noch jung. Sie hat doch noch jede Menge Spaß gehabt. Ihr seid zusammen verreist. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen. Für mein gutes, ihr schlechtes Leben. Jetzt geht es nicht mehr. Ich finde, wir sollten verreisen, wir zwei Mädels. Für die wachsenden Wünsche meiner Großmutter reicht die kleine Stadt nicht. Sie schmiedet Pläne und wird unternehmungslustig, obwohl sie nicht mehr so flott auf den Beinen ist. Ich meine, wir leben sonst sehr, sehr bescheiden. Wir leisten uns nichts. Und du warst noch nie woanders. Doch, weißt du nicht mehr. Die Bootsfahrt auf den Niederrhein. Ich kann das nicht ertragen, dass du keine Träume hast. Ich habe eine Tochter ohne Träume großgezogen. Der Krieg hat sie dir genommen. Ach, weißt du, ich habe doch Träume. Anni will der Mutter gerade von ihrem Plan erzählen, Sprachen zu studieren und einen Beruf mit Sprachen zu haben. Etwas ganz Neues. Aber diese Art von Traum will Mutter nicht hören. Als ich in deinem Alter war, ich hatte so viele Träume. In dem Alter war Großmutter fast schon verheiratet mit einem älteren, gütigen Maler, der ihr die Mohnblumen gezeigt hat, wie einem Kind. Reisen, Paris. Anni hat nicht vergessen, was die alte Dame vom Mittagstisch über Paris gesagt hatte. Paris vergisst man nie, hatte sie gesagt. Aber das weißt du ja, dein Vater hat in Paris gemalt. Es waren seine besten Jahre. Wieso weiß eine alte Dame mit langen Fingernägeln etwas über die besten Jahre meines Vaters? Wenn dann doch Mutter, die mir nie etwas über die guten und auch nichts über die schlechten Jahre des Vaters offenbart hat. Sie hatte ja auch genug um die Ohren und einen Fremden im Bett, der sich so heftig an sie presste, dass er den Vater wahrscheinlich aus ihr herausgefrungen hat. Die besten Jahre, hätte Mutter ja erzählen können, waren vielleicht auch die Jahre der frischen Liebe, als der Vater ein reifer, kluger Mann, ein Künstler, das junge, ungebärdige Ding direkt von der Wäscheleine wegheiratete, wo sie die weißen Hemden ihres Vaters glatt schüttelte. Aber darüber hat Mutter nie ein Wort verloren. Anni will auf keinen Fall nach Paris und eigentlich nirgendwo hin. Sie will zur Schule und zur Tanzschule und auf keinen Fall die Nachhilfe absagen, weil sie das Geld braucht. Und Kaltmamsells fahren nicht nach Paris. Aber Mutter setzt alles in Bewegung. Und wenn Anni nicht nach Paris will, fahren sie eben nach Spanien oder Italien. Wir werden baden und essen. Alles das und noch viel mehr. Als wir losfahren im Auto eines Kollegen der Mutter, der eine Tante im Schwarzwald besucht, sitzt Mutter vorne auf dem Beifahrersitz und sprudelt vor Reiselust. Den geräucherten Schinken, den soll man mit Kirschwasser herunterspülen. Essen gehört zu Mutters neuen Träumen. Es sind deftige, gut zu erfüllende Träume. Das versuchen wir, mein Schatz. Du kriegst dann auch mal ein Schnäpschen. Der Kollege legt Mutter, nachdem er die Koffer vor die Pension gestellt hat, kurz den Arm um die Schultern und murmelt. Die Tante sei so weit weg nicht. Vielleicht sehe man sich. Nun lass dich doch mal richtig anschauen. So groß, wie du geworden bist. Eine Frau bist du. Ich sehe ja nie was von dir. Mutter räkelt sich im holzgetäfelten Pensionszimmer genießerisch auf dem Bett. Deinen langen Hals hast du ja behalten, aber obenrum schön füllig. Oh, das kommt sich gut aus. Mutter, hör auf damit. Na, ich als Mutter darf das doch sagen. Bin doch stolz auf dich. Und habe ich dir nicht alle Freiheiten gelassen? Die 3 Wochen sind eine schiere Ewigkeit. Sonntag. Wer schneidet jetzt deine Haare? Ist jemand dafür zuständig? Für dein akkurat geschnittenes, feines Haar? Soll ich morgen eine Schere mitbringen? Oder sollen wir warten, bis du draußen bist? Zu Hause arbeitest du auf dem Sofa, liest auf dem Sofa, schläfst dort. Du sitzt auf dem Sofa und rauchst, übersetzt ein Buch nach dem anderen. Es ist deine Basis. Ich weiß nicht. Die Arbeit ist manchmal sehr zäh. Es gibt auch nicht mehr so viel zu tun, weniger Aufträge. Vielleicht bin ich einfach zu alt, zu langsam. Will auch mehr Geld als die Jüngeren. Vielleicht sollte ich aufhören. Nein, warum denn aufhören? Du bist doch gut. Die Aufträge kommen ja wieder. Es gibt doch immer Flauten, das kennst du doch schon. Du hast doch Stammkunden. Immer dasselbe. Die Arbeit ist immer dasselbe. Es wiederholt sich alles. Nun werde ich aufgeregt. Das hat es noch nicht gegeben, dass du dich über die Arbeit auf diese Weise beklagst, dass sich alles wiederholt. Setz dich doch an den Schreibtisch, Mama. Da kannst du sicher besser arbeiten. Und auf einmal willst du nur auf dem Sofa sitzen und nach draußen starren. Das ist auch besser für den Rücken. Die Arbeit neben dir gestapelt, aber nicht angerührt. Ach, lass mal. Ich muss mir noch die Fußnägel schneiden. Der Onkel Hermann hat immer gesagt, sie müssen jederzeit gut geschnitten sein, wenn man auf der Straße angefahren werden kann. Und ins Krankenhaus mit langen Fußnägeln, da schneidet sie dir keiner. Welcher Onkel Hermann? Den kennst du nicht mehr. Omas Bruder, oder was? Bringst du mir mal die Nagelschere? Mama, du bist hier nicht in der Klinik, auch wenn du so tust, als könntest du nicht mehr aufstehen. Du schaust mich an, als hätte ich keine Ahnung, was los ist. Ein ruhiger Blick, ganz ohne Überlegenheit, der mich hilflos macht, weil er unbewaffnet ist. Mama, was ist los? Gar nichts. Studieren? Warum nicht? Dumm bist du ja nicht. Und wenn du selbst bezahlst? Aber wehe, du wirst mittendrin schwanger. Großmutters nüchternen Segen hat Anni sich einiges kosten lassen. Sie hat ihrer Mutter ein Waffeleisen geschenkt, obwohl sie dringend neue Tanzschuhe gebraucht hätte. Du kommst ja sicher jedes Wochenende nach Hause. Mutter, jedes Wochenende geht auf gar keinen Fall. Nur wenn du mir die Fahrkarte bezahlst. So, das bin ich dir also nicht wert. Doch, natürlich, Mutter. Es ist aber einfach zu teuer. Du weißt doch, dass ich alles selbst bezahlen muss. Aber den Besuch bei der eigenen Mutter nicht einplanen. Du kannst mich doch auch besuchen. Jederzeit. In dem Wohnheim gibt es Gästezimmer. Du kommst auf ein Wochenende und wir machen uns schöne Tage. Ein Wohnheim mit lauter Mädchen wie Anni. Liebe Mutter, zwischen all dem Lernen bleibt wenig Zeit, aber wir haben viel Spaß miteinander. Und du weißt, wie ich dich liebe. Jeder Brief endet so. Und Anni weiß, dass Mutter sich durch ihre Berichte hindurch in einem Rutsch auf das Ende hinliest und den Satz, der so leicht zu schreiben ist, in sich hineinschlingt und wiederkäut, bis der nächste Brief kommt. Liebe Mutter, das Wetter ist ganz herrlich und du weißt, wie ich dich liebe. Liebe Mutter, wenn du mir kommst, lade ich dich an den See ein, da gibt es das beste Eis. Und du weißt, wie sehr ich dich liebe. Letzten Herbst gab ich nicht nach. Wir machen eine Reise, du und ich. Du sagst wohin, ich kümmere mich um alles. Du wehrst ab, du rauchst, du schneidest dir die Fußnägel. Ohne die Kinder, nur wir beiden. Vielleicht eine Stadt von früher, dein Studienort, ein Urlaubsort oder etwas ganz Neues. Wir entdecken eine Stadt. Aber nicht in den Schwarzwald. Ich balle die Fäuste vor Freude. Wir tun es. Wir machen eine Reise. Und ich werde sie planen, an alles denken. Gutes Essen, ein bisschen Natur, aber nicht zu viel. Was meinst du, Mama? Am Strand entlang gehen, Hand in Hand, Muscheln aufheben? Ein schönes Hotel. Also schön muss es schon sein, wenn wir beide mal eine Reise machen. Wir müssen uns auch gar nicht bewegen. Wir wählen den schönsten Ort mit dem schönsten Sofa der Welt. Dann müssen wir auch nicht weg. Wir sitzen dann einfach da und sind uns nahe. Wird das nicht ein bisschen langweilig? Oder wir lesen. Na gut, wir lesen. Essen, lesen und schlafen. Niemand wird uns stören. Die Oma wird nicht anrufen. Niemand wird deine Zigaretten zählen. Ich werde Zeit haben, um den Mut zu sammeln. Um dich endlich zu fragen. Wonach denn? Nach allem. Nach früher. Nach Oma. Ich denke, niemand soll uns stören. Thailand zu weit, Paris zu bekannt, Schwarzwald nicht. Was hast du denn bloß gegen den Schwarzwald? Ich buche ein Doppelzimmer. Ostsee, Kurhotel auf Rügen. Prächtiger Eingang, golden schimmernder Pool. Frische Luft muss nicht sein. Da warst du noch nie. Das wird unser Ort. Eine Mutter-Tochter-Reise. Ob das gut geht? Das müssen wir doch erst mal ausprobieren, Mama. Wir haben das doch noch nie gemacht. Du? Du hast das noch nie gemacht. Ich schon. 3 Wochen später fahren wir wirklich. Der Bahnhof auf Rügen ist jämmerlich, die Straßen schlecht beleuchtet, aber das Hotel noch prächtiger als erhofft. Hast du etwa eine Suite gebucht, Schatz? Das ist doch zu teuer. Gut, dass die Oma es nicht weiß. Ja, sie weiß es nicht. Sie wird es nie erfahren. Komm, wir gehen in die Smokers Lounge. Ich komme mit. Heiße Freude. Wir können Verbündete werden. Wenn du mir alles erzählst, was ich nicht weiß. Wenn ich jetzt noch länger überlege, was ich zuerst frage, könntest du ermüden und sagen, komm Schatz, das war ein langer Tag. Schnell, eine Frage muss her. Welche nehme ich? Welche ist die wichtigste? Welche wird die Türen öffnen? Wann genau hast du eigentlich Papa geheiratet? Das weißt du doch. Heiraten schon. Kinder, die will Annie nicht. Schon gar keine Töchter. Nicht noch mehr davon. Meine Mutter war nie da. Eben. Sie war nie da. Aber du kannst es anders machen, wenn du nur willst, beruhigt sie der Richtige. Das will Annie schon. Sie spürt auch, dass der Richtige sie dann noch mehr lieben wird, wenn sie Mutter wird. Wenn das Baby nicht weint. Wenn das Baby nicht weint, wird sie es kriegen. Sie wird es niemals allein lassen. Sie wird nicht mehr arbeiten. Es bekommt neue Kleider, alles neu und frisch gekauft. Ein eigenes Zimmer, Taschengeld, damit es sich alles kaufen kann. Nur schreien darf es auf gar keinen Fall. Das Heiraten geht schnell und schön. Obwohl Mutter weinerlich ist und im Standesamt zu schnell atmet. Aber Mutter hat das einzig richtige Hochzeitsgeschenk. Vaters Kopfweiden. Ich schließe die Augen. Mutter umarmen. Mutter danken für die Freude. Auch das Kindermachen geht zuerst schnell und schön. Aber dann muss das Kind wachsen und Annie muss sich zur Mutter runden. Eine furchtbare Verwandlung, die sie dem Richtigen manchmal kaum zu verzeihen glaubt. Mutter lässt sich den Anblick nicht entgehen. Sie ist ein häufiger Gast. Den Richtigen findet sie goldrichtig. Und wann immer es geht, kommt sie mit Sack und Pack angereist. So wie du aussiehst, wird es ein Mädchen. Wieso? Hast dein Schwanger auch so ausgesehen wie ich? Nein, nein. Ich war ja sehr schmal. Auch der Bauch war... Ja, wie soll ich es beschreiben? Fest. Und schön prall. Ich bin nicht so auseinandergequollen. Wahrscheinlich, weil Krieg war. Die Angst um das Kind, weißt du? Aber als du schwanger warst, hatte der Krieg ja noch nicht mal angefangen. Warst du etwa dabei? Ich hatte immer Angst. Immer, seit Hitler. Die Oma war doch Kaltmamsell. Da gab es doch bei euch sicher oft was Feines. Wir wollten sie doch unter der Erde lassen. Warum hast du eigentlich immer Rollkragenpullis an? Frag Mutter. Ich meine, Oma. Kann ich ja nicht mehr. Ich habe einen Schwanenhals. Das sieht nicht gut aus. Hat Oma das gesagt? Das ist so. Dafür hatte die Oma gar keinen. Man lacht nicht über die Toten. Aber stimmen tut es doch. Verdammt doch mal. Dick wie sie war. Ich kann dich zu einem Strandspaziergang überreden. Möwen lassen sich durch die Luft schleudern und ich hake mich bei dir unter. Gut, dass ich nicht mehr schreie. Du bleibst stehen und starrst mich an. Wieder das Falsche oder nicht das Richtige. Warum kann ich nicht den Mund halten? Wieso fange ich mit dem Geschrei an? Warum sagst du es nicht? Immer geschrien und Schlafentzug, das muss mal gesagt sein, ist Folter. aber mit gerunzelter Stirn stehst du immer noch still. Dann schaust du um dich, als wäre dir etwas klar geworden. Ja, dass du nicht mehr schreist. Aber manchmal schreist du doch. Ich doch nicht. Das ist das Kind, mein Kind. Du bringst uns durcheinander. Na, kein Wunder. Wir sind einfach zu viele Mütter in dieser Familie. Das hält ja kein Schwein aus. Vielleicht kann ich hier einen Mantel finden. Wie kommst du denn jetzt darauf? Einfach so, weil es so kalt ist. Weil ich einfach einen brauche. Einen Mantel als Andenken. Weil ich gern mit dir zusammen hier bin, sage ich nicht. Ein paar Wochen nach Rügen warst du in der Klinik. Sie hatten etwas am Herzen gefunden. Du sagst es mir am Telefon, wieder unbewaffnet, ohne Triumph. Warum hast du das nicht gesagt, Mama? Ich dachte, du merkst es. Was ich alles merken soll? Na, jetzt weißt du es. Aber auf Rügen warst du doch fit. Das kann doch nicht sein. Soll ich kommen? Ich kann die Kinder zu den Nachbarn oder den Freunden. Oder er nimmt sich Urlaub. Nein, lass mal. Das ist zu viel Aufwand. Ich bin doch bald wieder zu Hause. Und dann, Mama, dann kommst du uns besuchen? Ja. Dann komme ich sicher, wenn ihr mich haben wollt. Aber du kommst nicht, weil du nicht nach Hause kannst. Sie behalten dich da, es wird nicht besser. Und als sie anrufen, ist es gar nicht gut. Sie sind so ruhig, dass ich weiß, dass es nicht gut ist. Du liegst allein in einem Zimmer, in einem Nachthemd, das dir nicht gehört, und schaust mich nicht an. Mama, was ist nur los? Was machst du für Sachen? Du sagst gar nichts. Das hat es noch nie gegeben, nur als Strafe. Das Strafschweigen. Aber jetzt ist es anders. Du willst mich nicht bestrafen? Du willst gar nichts. Bald musst du wieder aufstehen, Mama. Zu Weihnachten auf jeden Fall. Spätestens. Ich meine, stell dir vor, Weihnachten hier drin, das geht gar nicht. Da drehst du den Kopf zu mir. Du sagst etwas, aber ich verstehe kein Wort. Wie fühlst du dich? Tut dir etwas weh? Wieder bewegst du die Lippen. So geht das nicht. Ich muss verstehen, was du sagst. Es ist sicher wichtig. Was? Kannst du das nochmal sagen, Mama? Du reißt die Augen weit auf und sprichst ganz langsam. Diesmal verstehe ich dich. Wir gehen dann in die Stadt und kaufen dir einen neuen Mantel. Einen schönen. Nur wir beiden. Montag. Wenn du jetzt die Augen gar nicht mehr aufmachst, kommst du mich nicht mehr besuchen. Können wir beiden nicht in die Stadt gehen und keinen neuen Mantel kaufen. Dafür erbe ich dann deinen. Einen blauen. Chronik der Nähe nach dem gleichnamigen Roman von Annette Pent mit Maike Droste, Christine König und Jutta Wachowiak. Komposition Sabine Wortmann. Ton und Technik Gunda Herke und Andreas Narr. Regieassistenz Susanne Franzmeier. Hörspielbearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschlandradio Kultur 2013. Zur komplexen Beziehung zwischen Müttern und Töchtern haben wir eine Buchbesprechung entdeckt, die uns zu dem Hörspiel passend erschien. Edelgard Abendstein hatte die Ratgeberautorin Müller-Lissner im Jahr 2000 interviewt. Es ist eine Beziehung der Superlative, die längste, intensivste, bedeutendste und dauerhafteste. Vor allem ist es die erste, die wir eingehen, ohne dass wir gefragt worden wären. Und sie bestimmt uns mehr als alle anderen, bewusst oder unbewusst. Sie vollzieht sich in beständigem Wechsel und sie läuft außer jeder Konkurrenz. Als Kontinuum zieht sie sich durch all unsere Gespräche, sie imprägniert unsere Gedanken, Gefühle und Urteile und selbst wenn sie nicht unmittelbar anwesend ist, hat sie Teil an unseren Entscheidungen. Sie ist Gegenstand von Sprüchen für das Poesiealbum ebenso wie der hohen Literatur. Und natürlich tritt sie als Dauergast auf in psychologischen Ratgebern, Talkshows und Erfahrungsberichten. Mütter und Töchter, ein Thema, das auf dem Buchmarkt in stets neuen Varianten präsent ist. Von einem Ratgeber erwartet man ja, dass die Ratschläge alle in eine Richtung gehen, dass es da eine Leitlinie gibt. Und ich sage eigentlich in diesem Buch von vornherein, ich spiele mit offenen Karten und sage ganz offen und ehrlich, die Mutter-Tochter-Beziehung gibt es nicht und deshalb gibt es auch keine Patentrezepte für richtiges Vorgehen bei der Loslösung oder die richtige Distanz, das richtige Verhältnis zwischen den beiden erwachsenen Frauen, sondern das ist eine individuelle Geschichte und Ratschläge kann man allenfalls, wenn überhaupt, individuell auch geben, wenn diese zwei Frauen sich unwohl fühlen mit ihrer Beziehung. Die Pädagogin und Journalistin Adelheid Müller-Lissner nennt ihr Buch Liebe, Wut, Schuldgefühle. Was mit solcher Wucht daherkommt, ließe sich freilich auch auf andere Beziehungen anwenden. Erst der Untertitel erklärt, welches Ziel die Autorin im Auge hat. Wenn Töchter sich lösen, diagnostiziert einen Prozess, der bekanntlich nicht immer ohne Hindernisse verläuft und, so die Grundaussage, nicht immer zu einem glücklichen Ende führt. Es werden die einzelnen Etappen beleuchtet, die selbst die erwachsene Frau als eine ewige Probandin schildert, als eine Person, die in stets neuen Konstellationen ihre Trennung zu überprüfen hat. Es ist die Frage, ob Symbiose zwischen Menschen überhaupt auf Dauer was Gesundes sein kann. Ich würde das erweitern auf andere menschliche Beziehungen, würde auch sagen, Symbiose zwischen einem Paar, zwischen Mann und Frau ist was Ungesundes, aber Symbiose hat ihre große Berechtigung in einer bestimmten Lebensphase. Ohne die kann das Baby und das Kleinkind überhaupt nicht überleben. Das heißt, das liegt in unserem biologischen Programm, dass wir diese Symbiose brauchen. Nur liegt es eben auch in unserem Programm, dass wir uns eines Tages davon befreien wollen. Das wurde ganz schön von Entwicklungspsychologen gezeigt, dass Kinder immer wieder ein paar Schritte von ihren Eltern, Vater und Mutter, sich entfernen, sobald sie krabbeln oder laufen können, sich dann wieder rückversichern, aber dass im Prinzip die Entwicklung in eine Richtung geht, von der Symbiose weg und auch gehen muss, weil es eben sonst Stillstand gibt. Skepsis sei angebracht gegenüber einer Figur, die aus Müttern und Töchtern ein ideales Paar macht. Beste Freundinnen? Eine Fehlbesetzung, sagt sie. Jede von beiden habe eine bessere verdient. Schließlich sei die Vorgeschichte, gekennzeichnet durch Asymmetrie und Abhängigkeit, eine bestimmende Größe, die sich bestenfalls umkehren lässt. Müller-Lissner kommt erfreulicherweise ohne große rhetorische Anleihen beim Ziehvater Freud aus, den sie eher mit Distanz betrachtet. Sie treibt keinen fachsprachlichen Aufwand und bedient sich vor allem aus Schlüsselszenen der Literatur bei Christa Wolf etwa, Anne Frank, Margaret Mead oder Monika Maron. Und sie illustriert ihre Beobachtungen immer wieder mit Fallbeispielen aus dem gewöhnlichen Alltag. Ähnlich ihrer amerikanischen Kollegin Kim Chernin, die unter dem irritierenden englischen Titel »Eine Frau, die ihre Mutter zur Welt bringt« eine Reihe von Mutter-Tochter-Geschichten publiziert hat. Um zu zeigen, wie der ewige Kreislauf aus Vorwurf und Vergebung ein Leben lang zu stets gleichen Wiederholungen führen kann, bearbeitet sie diese Geschichten, sodass hinter dem Muster von Idealisierung und Anklagen die Freiheit sichtbar wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich habe in Gesprächen auch gehört, dass Frauen zeitlebens darunter zu leiden hatten, dass ihre eigene Mutter irgendein Problem, ein Lebensproblem nicht bewältigt hat. Und es diesen Frauen dann sehr viel geholfen hat, sich klarzumachen, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob die Mutter dieses Problem bewältigt. Hauptsache, ich kann das Problem in meinem eigenen Leben bewältigen, wenn es auf mich zukommt. Und was meine Mutter in dieser Hinsicht geschafft hat, ist für mich nicht wesentlich. Wesentlich ist, dass ich mir eines Tages auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, das hast du gut gemacht. Ich kann als Tochter über meine Mutter hinauswachsen. Und ich darf das auch ohne schlechtes Gewissen, da sind wir wieder bei den Schuldgefühlen. Denn oft liegt das Hemmende eigentlich darin, dass die Tochter denkt, ich darf nicht über meine Mutter hinauswachsen. Wie komme ich dazu, eine glückliche Beziehung zu einem Mann zu haben, wenn meine Mutter eine unglückliche hatte? Das ist eine ganz raffinierte Art von Schuldgefühl, die Frauen am Leben hindern kann. Wenn eine erwachsene Frau